Einer Meldung des südkoreanischen Rundfunksenders CBS zufolge veröffentlichten am 25. Mai 2570 Lehrer der Grundschulen in ganz Südkorea eine Erklärung im Namen der Gruppe der Grundschullehrer für richtige Unterrichtung unserer Geschichte. Sie unterstrichen in der Erklärung, dass das Geschichtslehrbuch für das 6. Schuljahr der Grundschule, das die Regierung genehmigt habe, die Fotos von den Sexualsklavereiverbrechen des japanischen Imperialismus ausgeschlossen habe und von der aktiven Verschönerung des vergangenen Diktaturregimes einschließlich der Rechtfertigung des Militärputsches vom 16. Mai durchdrungen sei. Die Grundschüler falsche Geschichte zu lernen, sei sehr gefährlich, so hoben die Lehrer hervor.